Flügel fangen Feuer. Das ist natürlich ein Song, der auch impliziert, man soll weiter an die Liebe glauben, auch wenn man sich mal verbrannt hat. Ist das etwas, wofür ihr auch steht? Ist das die Aussage, die ihr dort treffen wollt? Also wenn das nicht so wäre im Leben, da würden wir beide einsam sterben, glaube ich, ja. Denn wir beide haben auch schon unsere Beziehung hinter uns, auch natürlich langjährige Ehen, die natürlich auch nicht so funktioniert haben, wie wir uns das damals mal erhofft haben. Und ja, dementsprechend sollte man immer weiter an die Liebe glauben und das haben wir gemacht und wir leben und lieben weiter. Flügel fangen Feuer, ihr habt schon fast alles erreicht in eurem Musikerleben. Das kann man ja sagen, wenn man 10 Alben rausgebracht hat. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, wofür brennt Fantasy noch? Ach, wir haben noch so viel. Wir haben noch so viele Ideen. Um Gottes Willen. Also erstmal hat es jetzt wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis das 10. Album erschienen ist. Wir haben ja gerade fast 2 Jahre Pause gehabt und waren viel unterwegs, wir waren viel auf Tour, wir waren auch viel im Studio in der ganzen Zeit und haben nach neuen Songs gesucht und an Songs rumgebastelt. Und also das macht man nicht einfach so. Wenn jetzt ein neues Album kommt, dann haben wir mit dem neuen Album ja auch eine ganze Menge vor. Und unser größter Traum ist ja, dass wir irgendwann mal eine eigene Fernsehshow haben. Und man sollte ja Träume niemals aufgeben, sondern immer dran festhalten. Und irgendwann werden sie erfüllt. Vielleicht. Man munkelt.